Willkommen bei Audible. Gute Unterhaltung. Der Headroom Verlag präsentiert aus der Reihe Abenteuer und Wissen Sir Francis Drake, Freibeuter seiner Majestät von Robert Steutner. Januar des Jahres 1580, nahe des Äquators, mitten im Westpazifik. Es ist Nacht, als sich zwischen den zahllosen Inseln des heutigen Indonesiens eine Katastrophe anbahnt. An Bord der schlanken Galeone Golden Hind schlafen die meisten der 58 Männer. Nur der Steuermann und ein paar Matrosen versehen ihren Dienst. Die Segel blähen sich lautstark im Wind. Die Flagge Englands flattert munter an den Masten und der Schiffsrumpf gleitet mit hohem Tempo durch das dunkle Wasser. Nach Tagen des mühseligen Navigierens zwischen gefährlichen Untiefen und Riffen in unbekannten Gewässern geht es endlich wieder voran. Doch dann, als niemand mehr damit rechnet, geschieht das Unglück. Das, wovor sich jeder Seemann am meisten fürchtet. Vorsicht! Wir sind aufgelaufen! Hol den General! Sofort! Ei, Sir! Verborgen vor den Augen der Seeleute, dicht unter der Wasseroberfläche, türmt sich ein Riff. Die Golden Hind läuft bei voller Fahrt auf Grund. Ein mächtiger Ruck geht durch das Schiff. Der Kapitän des Schiffes wird förmlich aus seiner Koje geworfen. Schlaftrunken blickt er sich um. Dann wird ihm klar, dass etwas Schreckliches passiert ist. Oh mein Gott! Fluchend stürmt der kräftige Mann aus seiner Kabine an Deck. Was zum Teufel nochmal ist geschehen? General, ich fürchte, wir sind auf ein Riff gelaufen. Nicht jetzt. Nicht hier. Was steht ihr da rum und glotzt? Überprüft den Rumpf! An die Pumpen, Männer, wenn euch euer Leben lieb ist! Die Stimme des rotblonden, bärtigen Mannes, der, obwohl Kapitän, von seinen Männern ehrfürchtig mit General angesprochen wird, donnert über das Deck. Man weiß sofort, dass hier jemand Befehle erteilt, der keinerlei Widerspruch duldet. Er, Francis Drake, Sohn eines einfachen Seemanns und Predigers aus England, aus ärmsten Verhältnissen stammend und jetzt einer der bekanntesten und gefürchtetsten Freibeuter der Weltmeere, hat nicht vor, hier an diesem gottverlassenen Ort am Ende der Welt sein Lebenswerk mitsamt seinem Flaggschiff im Meer versinken zu lassen. So wahr ich Francis Drake heiße, ich werde hier nicht sterben. Und ihr werdet es auch nicht. Wir kehren zurück nach Hause mit all unseren erworbenen Reichtümern. Und jeder von euch Habenichtsen wird ein Herr sein und von silbernen Tellern speisen. Also legt euch ins Zeug, werft den Anker und dann zieht uns von diesem elenden Felsen herunter. Na los! Seit fast 3 Jahren ist Francis Drake schon unterwegs. Er hat eine abenteuerliche und gefahrvolle Fahrt rund um den halben Erdball hinter sich, hat die Spanier und Portugiesen mit seinen unzähligen Überfällen auf Schiffe und Städte das Fürchten gelehrt und dabei 4 von 5 Schiffen und den größten Teil seiner Mannschaft verloren. Der Bauch der Golden Hind ist randvoll mit erbeuteten Schätzen, Gold, Silber und Juwelen. Gewürze und andere Kostbarkeiten aus Ländern, von denen zu Hause in England kaum jemand zuvor gehört hat. Doch diesmal scheint das Schicksal nicht auf der Seite Drakes und seiner Männer zu sein. Es klappt nicht! Was immer die erfahrenen Seeleute auch versuchen, sie bekommen das Schiff nicht frei. Die Lage scheint aussichtslos. Nichts vermag die Golden Hind aus dem Riff zu befreien. Selbst kostbare Lebensmittel und Munitionsvorräte werden über Bord geworfen, um das Schiff leichter zu machen. Vergebens. Ist dies das Ende? Fragt sich der hartgesottene Kapitän insgeheim, auch wenn er seinen Männern mit größter Inbrunst einbläut, dass Gott seine schützende Hand über sie hält. ist dies die Strafe dafür, dass er seinen einstigen Freund Thomas Doughty nach einem hässlichen Schauprozess und ohne triftige Gründe hinrichten ließ? Oder für eine seiner anderen zahllosen Untaten, die er in seiner Karriere als Freibeuter begangen hat? Hat ihn, Francis Drake, das Glück verlassen? Doch beginnen wir am Anfang, wie es sich für eine gute Geschichte gehört. Bevor wir das tun, fragen wir doch einmal einen echten Experten für das Piratenwesen bzw. Unwesen, was überhaupt ein Freibeuter ist. Ist das dasselbe wie ein Pirat oder gibt es da doch Unterschiede? Mein Name ist Andreas Kammler. Ich bin Historiker für Schifffahrtsgeschichte, für das späte Mittelalter und die frühere Neuzeit. Und bin hier zum Thema Drake. Francis Drake ist kein klassischer Pirat. Die klassischen Piratenanführer waren sehr selbstdarstellerisch, waren nicht unbedingt ungebildet, aber sie waren Leute mit psychischen Eigenheiten. Der klassische Pirat ist jemand, der extrem gierig ist, skrupellos ist und dem sein persönliches Wohlergehen über alles geht. Aber auf jeden Fall waren sie sehr stark selbstdarstellerisch ausgeprägt. Der Lebensstil eines Piraten war sehr extrem. Nämlich zwischen nichts tun, also auch nichts haben, und dann plötzlicher Reichtum, der sinnlos verprasst wurde und innerhalb kürzester Zeit, womit sie dann hinterher wieder so arm waren wie vorher. Und das ist ein Unterschied. Drake sieht sich als Geschäftsmann. Pomp oder Verprassen passt nicht in sein Weltbild. Für ihn zählt geschäftlicher Erfolg. Er sieht sich als Diener der englischen Krone, als freier Unternehmer, aber bei all dem ist er tatsächlich Patriot. Francis Drake ist also kein Pirat im klassischen Sinne gewesen. Doch wie wurde aus einem kleinen Predigersohn der gefürchtete El Drake, wie ihn die Spanier ehrfürchtig nannten? Schauen wir zurück auf das Leben des jungen Francis, der in eine aufregende und von großen Umbrüchen geprägte Epoche hineingeboren wurde. Irgendwann zwischen 1540 und 1545. B-O-C. Du hast etwas vergessen. Ein O? Ganz genau. Ein O. Boot. Boot, ja. Übe nur fleißig weiter, mein Junge. Du wirst es mir eines Tages danken. Und jetzt schreib Pinasse. Pinasse? Ja, Pinasse. Du weißt doch, was das ist. Rund 20 Kilometer von der englischen Kanalküste entfernt verbringt Francis die ersten Jahre seiner Kindheit. Sein genaues Geburtsdatum ist, wie viele Details zu seinem bewegten Leben, nicht genau bekannt. Es heißt, er entstamme einer protestantischen Bauernfamilie, die bei einem katholischen Aufstand von ihrem Land vertrieben wurde und nach Upnor in der Grafschaft Kent flüchten musste, wo sein Vater Edmund, ein glühender Anhänger des Protestantismus, später als Prediger für die Matrosen der englischen Kriegsmarine arbeitete, die in der Nähe vor Anker lag. Francis soll noch 11 Geschwister gehabt haben und musste, da er sich keine große Hoffnung auf ein Erbe machen konnte, schon bald für sich selbst sorgen. Immerhin lernt er früh lesen und schreiben, was in dieser Zeit alles andere als eine Selbstverständlichkeit ist und ihm später von großem Nutzen sein wird. Wenn ich groß bin, fahre ich zur See, so wie ihr früher, Vater. Naja, wenn es dem Herrn gefällt, wirst du ein Seemann. Vielleicht wirst du aber auch ein Prediger oder ein gescheiter Kaufmann. Oder ein großer Held. Oder alles zusammen. Die Wege des Herrn sind unergründlich. Und er hat dir einen hellen Kopf gegeben. Wenn du dich nur genug anstrengst, kannst du alles werden. Auch König? König von England? Nun, das vielleicht nicht. Aber jetzt lern erst mal ordentlich schreiben und dann sehen wir weiter. Ja, Vater. Schreib Pinasse. Ich muss jetzt die Predigt vorbereiten. Pinasse. Als ältester Spross einer sehr armen Familie muss sich Francis bald um seinen eigenen Lebensunterhalt kümmern. Da er tagtäglich von Seeleuten und großen Schiffen umgeben ist, reift in ihm der Wunsch, selbst zur See zu fahren. Als er 10 Jahre alt ist, heuert er als Lotse an. Gut, Junge, halt sie auf Kurs! Manchmal begleitet der jetzt schon zu einem kräftigen Burschen herangewachsene Francis den alten Lotsen nach Frankreich oder an die niederländische Küste, wohin sie verschiedenste Waren liefern. Er stellt sich geschickt an, ist tüchtig und zuverlässig und beeindruckt seinen Lehrmeister immer wieder aufs Neue. Bald schon beherrscht er die Kunst des Navigierens auf See, also sich zu orientieren und Karten zu lesen. Als der alte Lotse, der keine eigenen Kinder hat, auf dem Sterbebett liegt, vermacht er Francis die kleine Bark. Kümmere dich gut um sie. Du bist ein tüchtiger Junge. Wirst es noch weit bringen. Sei nur immer fleißig und vertrau auf den Herrgott und deinen eigenen Verstand. Und so kommt Francis Drake zu seinem ersten eigenen Schiff, mit dem er sich für eine Weile seinen Lebensunterhalt sichert und es sogar zu bescheidenem Wohlstand bringt. Doch das reicht dem ehrgeizigen jungen Mann nicht. Er will nicht nur an der Küste entlang schippern, sondern raus auf die Ozeane, in die große, weite Welt. Zumal das Geschäft durch ein Handelsembargo Spaniens bald zum Erliegen kommt. Das bedeutet, dass keinem Engländer erlaubt war, Geschäfte mit Spanien und den von Spanien beherrschten Ländern zu machen. Mein Vetter Francis! Ich sehe, du hast dich gemacht. Hab gehört, du hast deinen Kahn verkauft. Was kann ich für dich tun? Diese elenden Spanier lassen kein englisches Schiff mehr einen niederländischen Hafen anlaufen. Sie haben mir das Geschäft ruiniert. Ja, schlimme Sache. Und nun suchst du Arbeit. Habe ich recht? Ja, ich habe gehört, du planst eine große Fahrt. Hast du gehört? Ja, ja. In dieser Stadt bleibt auch nichts lange ein Geheimnis. Ja, es geht nach Süden, in die Biskaya. Wir bräuchten noch einen Zahlmeister. Wäre das was für dich? Natürlich, Vetter. Einverstanden. Wann geht es los? In 3 Tagen. Komm, ich mach dich mit dem Kahn vertraut. John Hawkins ist Francis' Cousin, etwa 10 Jahre älter als er und Spross einer der bekanntesten Kaufmannsfamilien jener Zeit. John Hawkins hat bereits 2 Fahrten als Sklavenhändler hinter sich. Der grausame Handel mit afrikanischen Sklaven ist zu dieser Zeit in England noch nicht verboten. Und auch wenn die Portugiesen das Monopol auf sämtlichen Handel entlang der afrikanischen Küste für sich beanspruchen, scheren sich einige verwegene Kaufleute nicht darum und machen ihr eigenes Geschäft. So wie John. Wir haben sie aus Westafrika in die spanischen Kolonien jenseits des Atlantik gebracht. Nach Amerika. Und die Spanier in den Kolonien? Die kaufen euch die Schwarzen einfach ab? Obwohl ihr König es verboten hat. Manchmal muss man ein bisschen nachhelfen. Ein paar Musketen abfeuern und die Kanonen auf das Haus des Statthalters richten, bevor sie ihre Börsen zücken. Aber meistens sind sie heilfroh, dass überhaupt jemand billige Arbeitskräfte heranschafft. Die armen Teufel in den Bergwerken und auf den Plantagen der Spanier sterben wie die Fliegen. Das bringt jedenfalls mehr ein als mit Tuchhandeln. Wesentlich mehr. Schwarzafrikaner gelten im Europa des 16. Jahrhunderts nicht als Menschen, sondern als Ware. Auch Francis Drake wird diese Ansicht geteilt haben, denn kurze Zeit später betätigt er sich selbst als Sklavenhändler. Unter dem Kommando von Kapitän John Lovell macht sich eine Kaper- und Sklavenexpedition, bestehend aus 4 Schiffen der Hawkins-Brüder, auf den Weg nach Westafrika. Zur Küste Guineas und zu den Kapverdischen Inseln. In den kommenden Wochen bringt die kleine, schlagkräftige Piratenflotte mehrere portugiesische Handels- und Sklavenschiffe auf. Während eines der 4 englischen Schiffe mit reicher Beute, Elfenbein, Zucker, Wachs und anderen Dingen, nach Plymouth zurückkehrt, nehmen die restlichen 3 Kurs auf Westindien, um dort mehrere 100 Sklaven an die Kolonisten zu verkaufen. Francis Drakes erste Fahrt nach Amerika, auf der er eine Menge über die Hochseeschifffahrt und die Zustände in den Kolonien jenseits des Atlantiks lernt. Doch die Expedition nimmt kein gutes Ende. Wir werden keinen einzigen Peso bezahlen, meine Herren. Diese Sklaven wurden unrechtmäßig geraubt und gehören euch nicht. Also könnt ihr auch keinen Handel damit treiben. Und nun verschwindet aus meiner Stadt, oder ich lasse die Kanonen auf eure Schiffe richten und euch in Ketten legen. Der Gouverneur von Rio de la Hacha weigert sich, Geschäfte mit den Engländern zu machen und verbietet seinen Landsleuten, die bereits an Land geschafften Sklaven zu bezahlen. Drake ist darüber furchtbar wütend und wird sich noch Jahre später an dieses Unrecht erinnern. Sein Groll gegen die Spanier im Besonderen und Katholiken im Allgemeinen wächst von Tag zu Tag. Was erlauben sich diese Schurken? Unehrbares, verlogenes Gesindel! Bei Gott, bald zahle ich es ihnen heim, doppelt und dreifach! Francis wird sein Wort halten. Schon 2 Jahre später, er ist etwa Mitte 20, wird er zum zweiten Offizier auf Hawkins Flaggschiff, der Jesus of Lübeck, ernannt. Es ist das Jahr 1567. Die Gebrüder Hawkins planen eine neue Expedition nach Westafrika und Amerika. Dieses Mal wird das Unternehmen von zahlreichen Aktionären und sogar der englischen Krone unterstützt, denn die politische Situation in Europa spitzt sich allmählich zu und Königin Elizabeth I. macht sich, in Ermangelung einer schlagkräftigen Kriegsflotte, die kampferfahrenen englischen Handelsfahrer zunutze, um ihrem Erzrivalen, dem spanischen König Philipp II., eins auszuwischen. Das Ganze muss natürlich unter größter Geheimhaltung passieren. Wenn herauskommt, dass Königin Elizabeth die Piraten unterstützt, wird es zu einem offenen Krieg kommen. Und den will niemand. Die Schiffe verließen Plymouth am 2. Tage des Oktobers im Jahre des Herrn 1567 und hatten erträgliches Wetter bis zum 7. Tag, an dem sich 40 Meilen nördlich von Kap Finisterre ein gewaltiger Sturm erhob, der 4 Tage lang mit solcher Macht tobte, dass die Flotte auseinandergetrieben wurde und alle unsere großen Boote verloren gingen. Holt die Segel ein! Die Segel! Mann über Bord! Er ist verloren! Jeder bleibt auf seinem Posten! Die Jesus, unser Hauptschiff, befand sich in einem solchen Zustand, dass wir dachten, sie könne die Reise nicht fortsetzen. Aber am 11. Tag des Monats legte sich der Sturm. Das Wetter schlug um und wir sahen uns ermutigt, unser Unternehmen fortzusetzen, was wir auch taten. Eine Weile versuchen Hawkins, Drake und ihre Männer entlang der Küste Guineas, Sklaven in ihre Gewalt zu bringen. Doch die Ausbeute ist eher gering. Außerdem machen der Mannschaft die tropische Hitze, zahlreiche Krankheiten und nicht zuletzt die vergifteten Pfeile der Stammeskrieger zu schaffen. Diese widerwärtigen, teuflischen Blutsauger, sie vergiften das Blut und bringen Fieber und Tod. In all der Zeit hatten wir keine 150 Neger zusammenbekommen. Nichtsdestoweniger zwang die Krankheit unserer Männer, wie auch die fortgeschrittene Jahreszeit, uns zur Abfahrt. Da uns alles fehlte, um die Küste Westindiens zu erreichen, hielt ich Rat unter der übrig gebliebenen Mannschaft und beschloss, nach Elminia zu segeln, in der Hoffnung, unsere Ware gegen Gold eintauschen und damit die Unkosten abdecken zu können. Es scheint, als würde diese Expedition kein großer Erfolg mehr werden. Als sich plötzlich, ganz unerwartet, die Chance auf einen großen Fang bietet. Captain Hawkins, Sir, es nähert sich ein kleines Boot. Es sind Eingeborene. Uns erreichte der Bote eines Königs, der von einem benachbarten König bedrängt wurde, und bat uns um unsere Hilfe. Er versprach, alle Neger, die bei diesen Kämpfen gefangen genommen würden, gleichgültig, ob von seinem Stamm oder von uns, sollten uns gehören. Sag ihm, ich bin einverstanden. Wir schicken 120 Mann. Doch sollte sein König wortbrüchig werden, wird er es bitter bereuen. Am 15. Januar 1568 griffen wir eine Stadt des Feindes unseres Verbündeten an, welche 8000 Einwohner zählte und von einem starken Palisadenzaun umgeben war. Feuer! Nach einer heftigen Schlacht gelingt es Hawkins und Drake, die Stadt zu erobern. Viele ihrer Einwohner können vor den Angreifern fliehen, der Rest gerät in Gefangenschaft. Insgesamt 250 Männer, Frauen und Kinder. Der verbündete König hatte gut 600 Gefangene gemacht, denkt aber nicht im Traum daran, sein gegebenes Versprechen zu halten. Über Nacht lässt er sein Lager abbrechen und macht sich mitsamt seiner Beute aus dem Staub. Sie sind verschwunden, diese nichtswürdigen Lügner! Eilig ziehen sich die Engländer auf ihre Schiffe zurück. Mit etwas mehr als 400 Sklaven, frischem Proviant und 10 Schiffen sticht Hawkins wieder in See, mit direktem Kurs auf Westindien, auf Amerika, wo er hofft, einen guten Preis für ihre menschliche Fracht zu erzielen. Und Drake erhält endlich sein erstes eigenes Kommando. Du hast dich vorzüglich geschlagen und deine Fähigkeiten als Kommandeur zu Genüge unter Beweis gestellt. Deshalb ist es Zeit, dass du dein eigenes Schiff befehligst. Ich ernenne dich, Francis Drake, hiermit zum Kapitän der Judith. Ich werde dich nicht enttäuschen, werter Cousin. Diese Expedition endet in einem Desaster. Ein Großteil der 408 Mann starken Mannschaft kommt ums Leben oder gerät in spanische Gefangenschaft. Doch nicht Kapitän Drake ist schuld an der Katastrophe. Als die Expeditionsflotte mit ihren 5 Schiffen nach schwerem Sturm in den kleinen Hafen San Juan de Ulua einlaufen muss, trifft sie auf die spanische Silberflotte des sich ebenfalls an Bord befindlichen Vizekönigs von Neuspanien, Martin Enrique de Almanza. Sie vereinbaren eine Waffenruhe. Doch die wird von den Spaniern am 23. September 1568 mit brutaler Härte gebrochen. Alle Schiffe, bis auf die Judith und die Mignon, werden vernichtet. Drake und Hawkins gelingt die Flucht, doch nur wenige Matrosen ihrer Mannschaft überleben. Das gnadenlose Vorgehen des spanischen Vizekönigs Martin Enriquez de Almanza gegen die englischen Seeleute schürt in England den Zorn gegen alles Spanische. Und auch Drake sinnt auf Rache und wird von nun an den Spaniern und Portugiesen Angst und Schrecken einjagen. Dieses Ereignis markiert den Beginn von Drakes beispielloser Karriere als Seefahrer und Freibeuter. Auf seinen nächsten Reisen nach Amerika plündert er zahllose Siedlungen und Schiffe in der Karibik. Immer wieder gelingt es ihm, seinen Häschern zu entkommen und sie dort zu treffen, wo sie es am wenigsten erwarten. Er, der einstige Sklavenhändler, verbündet sich dazu sogar mit entlaufenen Sklaven, sogenannten Cimarrones, die sich gegen die spanischen Herren aufgelehnt haben und überall in den Kolonien einen Guerillakrieg gegen ihre Unterdrücker führen. Das alles tut Drake mit stillschweigender Billigung und finanzieller Unterstützung der Königin von England. Wenn man verstehen will, wieso aus einfachen Kaufleuten Freibeuter wurden, die nicht nur Schiffe, sondern ganze Städte überfielen, ausplünderten und manchmal sogar dem Erdboden gleichmachten, muss man einen Blick auf die wirtschaftliche und politische Lage im Europa des späten 16. Jahrhunderts werfen. Zum einen hatten Spanien und Portugal seit der Entdeckung Amerikas durch Christoph Kolumbus die Ozeane und große Teile der bekannten Welt kolonialisiert, das heißt in Besitz genommen und mit dem Segen des Papstes in Rom unter sich aufgeteilt. Während die Portugiesen vor allem im fernen Osten, an den Küsten des afrikanischen Kontinents und im heutigen Brasilien Fuß fassten, eroberten die Spanier fast den gesamten Rest von Nord-, Mittel- und Südamerika und unterwarfen die Hochkulturen der Inka und Azteken mit großer Grausamkeit. Gold und Silber flossen in Strömen nach Europa. Kostbare Seide und erlesene Gewürze, exotische Pflanzen, Tiere und Sklaven. Ganz Europa blickte voller Neid auf den immer weiter wachsenden Wohlstand der beiden katholischen Königreiche Spanien und Portugal. Andere Herrscher wollten ebenfalls etwas vom Kuchen abhaben. Besonders die Engländer, deren Wirtschaft stetig wuchs und die große Fortschritte im Kohlebergbau und der Stahlerzeugung machten, wollten sich nicht länger von den Spaniern bevormunden lassen. Überall spürte man den Geist des Unternehmertums, Abenteuerlust, Zielstrebigkeit. England wollte sich in der Welt Geltung verschaffen. Die Spanier verweigern uns den Überseehandel, sie beschießen unsere Kaufleute und drangsalieren uns, wo es geht. Es ist höchste Zeit, dass ihnen jemand die Stirn bietet. Dieser Drake scheint mir ein nützlicher Schurke. Ich will mit ihm sprechen. Schafft ihn herbei! Wie ihr wünscht, Euer Majestät. Königin Elizabeth I., Tochter Heinrichs VIII., empfängt Francis Drake höchstpersönlich. Bald schon wird er der jungfräulichen Königin, wie Elizabeth auch genannt wird, da sie nie geheiratet und Kinder bekommen hat, bald schon wird er ein mehr als nützliches Werkzeug gegen den spanischen König Philipp II. Sein, der immer wieder seine Ansprüche auf den englischen Thron geltend macht. Freilich darf niemand erfahren, dass der Kaperfahrer Drake im Auftrag der Königin handelt, doch natürlich wissen die Spanier Bescheid. Ihre Spione sind in London allgegenwärtig. Mein König, es gibt beunruhigende Neuigkeiten. Dieser ruchlose Pirat, El Drake, kreuzt vor Nombre de Dios. Gerüchten zufolge plant er einen Angriff auf Panama. Womöglich hat er sein Vorhaben bereits in die Tat umgesetzt. Dieser elende Handlanger der protestantischen Thronräuberin bringt ihn endlich zur Strecke. Sonst fühlen sich bald alle dazu aufgefordert, sich zu nehmen, was uns gehört. Richtet dem Vizekönig aus, dass ich ihn persönlich zur Rechenschaft ziehe, wenn er mit diesem ketzerischen Teufel nicht schleunigst vom Hals schafft. Philipp II. Versteht sich als Verteidiger des katholischen Glaubens in Europa, während sich vor allem im Norden Europas immer mehr Menschen von der Kirche und dem Papst in Rom abwenden und zu sogenannten Protestanten werden, die ihren Glauben nach den Thesen Martin Luthers praktizieren. Heinrich VIII., Königin Elisabeths Vater, hatte sich von seiner ersten Ehefrau Katharina von Aragon, einer Angehörigen des spanischen Königshauses, scheiden lassen. Ein unerhörter, ja gotteslästerlicher Akt in jener Zeit. Als der Papst in Rom dies nicht anerkennen wollte, sagte sich Heinrich kurzerhand von der römisch-katholischen Kirche los und gründete seine eigene, die anglikanische Kirche. Und das ist Philipp II., ein ewiges Ärgernis. Sie streichen die Segel! Stellt das Feuer ein! Ich will sie nicht versenken! Wir brauchen ihre Vorräte! Angriff! Unterdessen plündert sich Francis Drake munter durch die Karibik, führt einen regelrechten Feldzug gegen die von ihm gehassten Spanier, ohne dass sie ihn zu fassen bekommen. Er ist ein geschickter, gerissener Anführer. Manchmal grausam, manchmal gnädig und zuvorkommend. Spanische Gesandte ebenso wie Gefangene behandelt er in der Regel mit Respekt, macht sogar teure Geschenke, nur um sich bei der nächsten Gelegenheit wieder eine Ladung Gold und Silber unter den Nagel zu reißen. Wenn ihn aber jemand hinters Licht führen oder mit falschen Versprechungen in eine Falle locken will, kann er fürchterlich wütend werden. Dann lässt er auch schon mal jemanden aufhängen oder erschießen. Los! Im Sommer des Jahres 1572 überfällt Drake zusammen mit dem englischen Kapitän James Rouncey und rund 100 Männern die spanische Stadt Nombre de Dios am Isthmus von Panama. Los! Bringt diese verdammte Glocke zum Schweigen! Auch wenn er die Stadt im Handstreich erobert hat, ist ihm bewusst, dass nicht viel Zeit bleibt, um das zu holen, weshalb er hergekommen war, mitten ins Herz des Vizekönigreichs Neuspanien. Unmengen an Gold, Silber und Juwelen aus den ergiebigen Minen Süd- und Mittelamerikas, gewaltige Reichtümer, die hier im Hafen von Nombre de Dios auf die Verschiffung nach Europa, nach Spanien warten. Brecht das Tor auf! Beeilt euch! Wir müssen auf der Hut sein. Die Spanier werden schon bald wiederkehren. Im Schatzhaus werden wir reiche Beute machen. Gold, Juwelen, mehr als unsere Pinassen befördern können. General! Ein Cimarron. Diego ist sein Name. Er sagt, dass der König gut 150 Soldaten hierher geschickt hat. Schon vor 8 Tagen. Der entflohene Cimarron Diego hat die Wahrheit gesprochen. Ganz in der Nähe von Drakes kleiner Flotte, die vor Nombre de Dios versteckt liegt, wimmelt es nur so von spanischen Soldaten. Gente! Gente! Drake muss schnell eine Entscheidung treffen. Soll er das Leben seiner Mannschaft, die ihm so treu ergeben ist, wie es sich ein Kapitän jener Zeit nur wünschen kann, aufs Spiel setzen? Oder sich zurückziehen, solange noch Zeit ist, und all die vermeintlichen Reichtümer zurücklassen? Und dann ist da noch die klaffende Wunde, die er vor seinen Männern verbirgt. Eine Schussverletzung am Bein. Noch bevor es Drakes Leuten gelingt, das schwer gesicherte Schatzhaus aufzubrechen, sackt der Kapitän in sich zusammen. Ohnmächtig. Der Blutverlust General, ist zu groß. General! Zur großen Bestürzung unserer gesamten Mannschaft, der es unglaublich schien, dass ein Mensch so viel Blut verlieren und doch leben könne, hatten sich seine Fußspuren mit Blut gefüllt. Selbst diejenigen, die am meisten für so eine beachtliche Beute gewagt hätten, wollten nun nicht das Leben ihres Kapitäns aufs Spiel setzen. Gebt ihm Wasser! General! Man verbindet General. Ihm das Bein mit seinem Halstuch, um die Blutung zu stoppen. Nach einer Weile kommt Drake wieder zu sich und seine Männer flehen ihn an, den Angriff abzubrechen, um zu den Schiffen zurückzukehren. Wir kommen zurück, wenn ihr wieder bei Kräften seid. Was redet ihr für einen Unsinn? Lieber gebe ich mein Leben, als einen so großen Gewinn aufs Spiel zu setzen. Brecht das verdammte Schatzhaus auf! Vergebt uns, General. Los, hebt ihn hoch! Da. Wir verschwinden von hier! Ich habe euch einen Befehl gegeben! Die Männer, die alles für ihren Anführer tun würden, widersetzen sich dem Befehl und schaffen den schwer Verwundeten so schnell sie können zurück zu den Schiffen. Bei Tagesanbruch am 29. Juli 1572 hat sich die Mannschaft an Bord ihrer kleinen Pinassen, schmalen, schnellen Seglern, die jeder spanischen Kriegsgaleone entkommen können, gerettet. In größter Eile kapern die Freibeuter noch ein im Hafen liegendes Frachtschiff voller Wein und retten sich vor den Kanonen der Spanier auf eine nahegelegene kleine Insel. Nach einer Weile erholt sich Drake von seiner Verletzung und setzt seine Kaperfahrt fort. Blockiert den ganzen Herbst des Jahres 1572 den Hafen der großen Stadt Cartagena im heutigen Kolumbien, bis er schließlich von einer großen spanischen Streitmacht vertrieben wird. Schließlich stirbt einer seiner Brüder, Joseph, der ihn auf der Reise begleitet, am Gelbfieber. Fast die Hälfte der Mannschaft fällt der tückischen Krankheit zum Opfer. Eine Katastrophe. Zum Schrecken seiner Mannschaft führt Drake höchstpersönlich eine Obduktion, also eine Leichenöffnung, an seinem toten Bruder durch. Er will herausfinden, was die Ursache für das Fieber ist, doch ohne Erfolg. Überhaupt sind die größten Gefahren auf See nicht unbedingt feindliche Schiffe oder schreckliche Stürme. Vielmehr sind es schlechte Ernährung, miserable Hygiene und daraus entstehende Krankheiten. Also das Gefährliche am Piratenleben waren eigentlich weniger die kämpferischen Auseinandersetzungen. Jeder fünfte Tote auf Schiffen der frühen Neuzeit kam durch Unfälle oder durch Krankheiten oder ähnliche Schiffsuntergänge oder sowas ums Leben, aber nur jeder 25. im Gefecht. Also es ist tatsächlich so, dass die Wahrscheinlichkeit, dass man bei einem Unfall getötet wurde oder sich schlicht und ergreifend totgesoffen hat, war wesentlich höher, als in einem Kampf zu sterben. An einem Kampf sind tatsächlich nur wenige der berühmtesten Piraten gestorben. Nicht zu vergessen die schlechte und einseitige Ernährung, die der Gesundheit auf Dauer sicher nicht zuträglich war. Ja, die Lebensmittel waren natürlich alle dem Haltbarkeitsgebot unterworfen. Also man konnte nichts mitnehmen von den gängigen Lebensmitteln, die heute in jedem Kühlschrank liegen. Mitgenommen wurde eingesalzenes Fleisch, das eben durch das Salzen haltbar gemacht wurde, hatte den enormen Nachteil, dass es steinhart wurde, was wiederum dazu führte, dass es dann lange gewässert werden musste, um überhaupt genießbar zu sein. Und dann natürlich der Klassiker, der auf keinem Schiff fehlen durfte. Schiffszwieback. Allerdings nicht nur Zwieback, sondern auch durchaus auch andere Brotsorten, die aber alle eins gemeinsam hatten. Sie waren steinhart und sie waren nach relativ kurzer Zeit auch Nester für Maden. Und an Bord des Schiffes hat man Fisch, getrocknete Fische mitgeführt. Es gab zum Teil Getreidebreie, die eine gewisse Zeit lang hielten. Es gab eingesalzene Bohnen. All das war grundsätzlich eine eintönige Kost. Die war zwar nicht unbedingt nährstoffarm, aber sie war auf jeden Fall ungesund. Und sehr, sehr salzig. Außerdem enthielt sie wenig bis keine Vitamine. Was an Bord der Hochseeschiffe oft zu schweren Mangelerkrankungen führte, wie dem gefürchteten Skorbut. Eines der deutlichsten Anzeichen dieser fürchterlichen Krankheit war der Verlust der Zähne. Sie fielen einfach aus und jemand, der keine Zähne mehr hatte, konnte unmöglich die harte und trockene Schiffskost zu sich nehmen. Viele Seeleute starben schlicht und einfach an Auszehrung. Die Sterblichkeit war enorm hoch. Es gab keine Heilung. Es gab auch keine Desinfektionsmittel, mit denen die Wunden hätten desinfiziert werden können. Manchmal benutzten die Männer ihren Urin, um Wunden zu behandeln, was jedoch nur selten den gewünschten Effekt hatte. Dazu kam, dass man stets nur für kurze Zeit nach Aufbruch vom Festland oder einer Insel frisches Wasser an Bord hatte. Es sei denn, es regnete. Wasser verdarb sehr schnell, roch faulig und wimmelte nach wenigen Tagen nur so von Keimen und Bakterien. Was also tranken die Seefahrer, wenn kein sauberes Süßwasser zur Verfügung stand und sie wochenlang über den Ozean fuhren? Alkohol war eine Lösung. Es gab also durchaus Alkoholgemische an Bord, aber kein Mensch hätte die Mengen an Rum oder was auch immer trinken können, die erforderlich gewesen wären, um den Flüssigkeitshaushalt auszugleichen. Von daher gab es seit dem späten Mittelalter spezielle Biersorten, die Alkoholgehalt hatten, aber deutlich reduziert. Also Dünnbier. Im Prinzip Dünnbier. Es wurde zu Zeiten der Hanse wurde es zum Teil Schepisbier, also Schiffsbier genannt. Das waren dann Biersorten, die so einen Alkoholgehalt hatten, dass sie nicht verdarben, dass sie aber auf der anderen Seite auch nicht zu einem Rausch führten, der natürlich auf einem Schiff fatale Folgen gehabt hätte. Also da konnte man tatsächlich dieses Bier trinken und die Leute abends auch getrunken, 3 bis 4 Liter pro Tag. Man darf nicht vergessen, wenn sie etwas zu tun hatten, also wenn auch die Wetterlage entsprechend war, dass alle Mann tatsächlich gebraucht wurden oder so, waren sie körperlich schwer eingespannt. Gerade bei der schweren Schiffsarbeit in den stickigen, kaum belüfteten Unterdecks oder im Munitionslager. Da konnte ein Vollrausch durchaus tödliche Folgen haben. Tödliche Folgen hatte aber viel öfter die mangelnde Hygiene an Bord eines Schiffes. Es war immer und überall nass und feucht. Schimmelpilze hatten leichtes Spiel und Ratten fühlten sich in den Laderäumen pudelwohl. So etwas wie eine Toilette gab es natürlich auch nicht. Oder? Toiletten gab es nicht, aber die Fäkalien blieben nicht an Bord. Wie haben die Seeleute denn dann ihr Geschäft verrichtet? Die Geschäfte wurden erledigt auf dem Vorschiff. Es gab eine Position vorne am Bugspriet, die mit einem Gitter abgedeckt war, wo dann das Geschäft erledigt wurde, was natürlich wirklich eine lebensgefährliche Angelegenheit war, je nach Witterung. Das heißt also, die Seemänner haben sich über die Reling gehängt? Nein, die haben das am Bugspriet war ein Gitter angebracht, im Galion vorne, in der Verkleidung des Bugspriets praktisch nach unten, war ein Sitz eingebaut mit einem Gitter nach unten, da konnte man dann die Notdurft verrichten. Allerdings, wie gesagt, war es eigentlich offen. Und jeder konnte dabei zugucken? Da war wohl nicht viel mit Privatsphäre. Ja, man konnte auch dabei zugucken. Aber das Zugucken wäre das geringere Übel gewesen. Je nach Wetterlage war das Problem, dass vielleicht meterhohe Wellen das Schiff entsprechend bewegen oder rollen lassen, nach links und rechts kippen lassen. Da sind auch Leute bei über Bord gegangen, das ist so. Also, kein einfaches Leben an Bord eines Schiffes, im Gegenteil. Wer zur See fuhr in diesen Zeiten, riskierte tagtäglich sein Leben. Dazu kam die Enge und die Langeweile. Oft sind sich die Seemänner gegenseitig an den Hals gegangen und ein Kapitän musste in der Regel streng und unnachgiebig handeln, damit die Moral der Mannschaft nicht zerfiel und es womöglich noch zu einer Meuterei kam. Februar des Jahres 1573. Er ist dort auf dem Gipfel. Ein Baum, sagst du? Und von ihm aus kann man die zwei Meere sehen. Und die Stadt Panama. Sie, Kapitän. Kommt, ich zeig es euch. Einige der Cimarrones, mit denen sich Drake gegen die Spanier zusammengetan hat und die sich als treue und nützliche Verbündete erweisen, führen den Kapitän und seine Männer tief in den Dschungel zwischen Nombre de Dios und Panama. Dort steht ein gewaltiger Baum, höher als alle anderen. Am vierten Tag unseres Marsches gelangten wir gegen 10 Uhr auf den Gipfel eines sehr hohen Berges, eigentlich einer Bergkette, die von Ost nach West verlaufend zwischen den beiden Meeren liegt. Hier stand der stattlich hohe Baum, in den die Cimarrones etliche Stufen gehauen hatten, die es ermöglichten, ihn fast bis zur Spitze zu erklimmen. Passt auf, wo ihr hintretet. Ein falscher Tritt und es ist um euch geschehen. Ja, ja, ich pass schon auf. Wenn der Herr ein zeitiges Ende für mich vorgesehen hat, dann ist es sicher nicht der Sturz aus einem Baum. Immer höher klettern Drake und einige seiner Getreuen bis in die Baumkrone. Allmählich lichtet sich das Grün des hier umschließenden Urwalds und gibt den Blick frei auf das Mar del Sur, das Südmeer oder die Südsee. Heute besser bekannt als Pazifik. Bei meiner Seele, was für ein Anblick! In der Spitze hatten die Cimarrones eine bequeme Laube gebaut, in der 12 Männer leicht Platz finden konnten. Von dort oben konnten wir ohne Schwierigkeiten klar den Atlantischen Ozean erkennen, von dem wir kamen, und den Pazifik, zu dem wir wollten. Gott Allmächtiger, mögest du mir die Zeit und Gelegenheit geben, einmal mit meinem englischen Schiff auf diese Meere zu segeln. Kommt hinauf, Männer! Auch ihr, Oxenham! Das müsst ihr euch ansehen! Jawohl, General! Von diesem Augenblick an ist Drake besessen von dem Gedanken, das südliche Amerika zu umfahren und in den Pazifik vorzudringen, dorthin, wo die Spanier keine Angriffe fürchten und es kaum befestigte Städte gibt. Dorthin, wo das Gold und Silber herkommt, welches Spaniens Reichtum täglich wachsen lässt und Englands Aufstieg in Europa und der Welt behindert. Hier, Oxenham, hier werden wir sie angreifen, wo sie es am wenigsten erwarten, auf der Rückseite ihrer Kolonien. Doch dazu brauchen wir eine größere Flotte und mehr Männer. Ja, General. Und ich werde euch folgen, wenn ihr mich nicht zuvor aus eurer Mannschaft prügelt. Gott ist mein Zeuge. Aber jetzt wenden wir uns dringenderen Dingen zu. Es wird Zeit, die Spanier ein wenig zu erleichtern. Auf nach Panama! Nach einigen glücklosen Versuchen gelingt es Drake und seinen Männern schließlich, eine der spanischen Maultierkarawanen, die aus den Bergen Kolumbiens und Perus Richtung Panama ziehen, zu überwältigen und eine stattliche Menge an Gold und Silber zu rauben. Dann beschließt er, mit seiner Beute zurück nach England zu kehren, da er nun schon seit einem halben Jahr in den spanischen Kolonien Südamerikas ist. Er hat zu viele Männer verloren und seine Feinde werden sicherlich bald ihre Truppen verstärken. Männer, es geht zurück nach Hause! Ja! Ja! Endlich! Als Drake von seiner Kaperfahrt in der Karibik nach Plymouth zurückkehrt, natürlich nicht ohne auf dem Heimweg noch einige Schiffe ausgeraubt zu haben, verbreitet sich die Kunde wie ein Lauffeuer. Er ist zurück! Drake ist zurück! Als Drake 1572 Richtung Karibik aufbrach, war er kein besonders wohlhabender Mann und dazu ziemlich unbekannt. Doch das ändert sich nun schlagartig. Überall in der Hauptstadt London und selbst in den entlegensten Winkeln des Königreichs spricht man über die kühnen Taten des Freibeuters, der den verhassten Spaniern so zugesetzt hat. Königin Elizabeth ist hochzufrieden, auch wenn sie öffentlich Distanz wahrt. Dieser Drake ist ein wahrer Schuft. Aber er ist mein Schuft. Er wird mir zu gegebener Zeit noch sehr nützlich sein. Drake ist jetzt ein gemachter Mann. In den folgenden Jahren muss er sich in Irland bei einem Grafen, dem Earl of Essex, verdingen, da seine Anwesenheit in London zu großes Aufsehen erregen wird. Denn die Spanier fordern Wiedergutmachung für die Überfälle auf ihre Städte und Häfen und eine Entschädigung für das von Drake geraubte Gold. Also verschwindet er für eine Weile von der Bildfläche. Doch bald schon wird er zu einer neuen Reise aufbrechen, seiner berühmtesten Reise. Und diesmal wird Francis Drake seinen Traum wahrmachen. Und ihr seid euch sicher, dass die Spanier an der Westküste ihrer Kolonien keinerlei Widerstand leisten werden? Sie werden gewiss versuchen, Widerstand zu leisten, Euer Majestät. Doch ihre Flotte dort ist schwach, nur darauf ausgelegt, Waren und Gold aus dem Hochland nach Panama zu bringen, von wo aus es über den Landweg zur Atlantikküste nach Nombre de Dios gebracht wird. Was macht euch da so sicher, Mr. Drake? Habt ihr die Häfen gesehen? Was macht euch so sicher, dass die Spanier dort nicht über größere Kräfte verfügen, als ihr uns glauben machen wollt? Besonders nachdem ihr sie dort, wie soll ich sagen, erleichtert habt. Nun, my Lord, ich kann es nicht beschwören, aber ein paar Spanier, mehr oder weniger, das kann einen englischen Seemann nicht schrecken. Im Jahr 1577 trifft sich Francis Drake unter größter Geheimhaltung mit einer Gruppe einflussreicher Persönlichkeiten. Man schmiedet einen Plan zu einem der verwegensten Unternehmen, welches je von einer englischen Flotte unternommen wurde. Niemand darf etwas davon wissen, denn zwischen England und Spanien herrscht Frieden, wenn auch ein sehr brüchiger. Ein falsches Wort bei Hofe und es könnte zu einem offenen Krieg kommen. Spaniens Spione sind überall und stets wachsam. Und auch unter den Mächtigen in England hat Drake nicht nur Freunde. Viele sehen in ihm einen prahlerischen Piraten, der sich die Gunst der Königin erschlichen hat und die ohnehin schlechten Beziehungen zum spanischen König noch weiter belastet. Das denkt auch einer der wichtigsten Berater Elizabeth, Schatzmeister William Cecil Baron Burley. Majestät, ich bin nicht sicher, ob wir dieses Wagnis eingehen sollen. Bedenkt, der spanische König wird erzürnt sein. Die Spanier tun gerade so, als hätte Gott die Welt nur dazu geschaffen, damit sie von ihrem elenden König ausgepresst werde. Er und seine portugiesischen Verbündeten scheren sich nicht, um die berechtigten Ansprüche eurer Majestät ebenso Handel zu treiben und Kolonien zu gründen. Ich verspreche euch, lasst mich diese Fahrt unternehmen und ich werde jedes Pfund, das ihr in dieses Unternehmen investiert, verzehnfachen, nein, verhundertfachen. Gebt mir genug Männer und Schiffe und ich werde den Spaniern zeigen, dass eine neue Zeit angebrochen ist. Also gut. Ihr habt bewiesen, dass ihr ein fähiger Kapitän seid. Ich werde eurem Wunsch entsprechen. Gebt ihm, was er benötigt. Und erfindet eine Geschichte, damit die Spanier nicht misstrauisch werden, wenn sie sehen, dass eine bewaffnete englische Flotte Kurs nach Süden nimmt. Wie auch immer die Entscheidung zu Drakes großer Reise getroffen wurde, als sehr sicher gilt, dass es mit Billigung der Königin geschah. Denn ohne ihr Einverständnis hätte Drake niemals ein derartiges Unternehmen in die Tat umsetzen können, ohne dafür im Kerker oder am Galgen zu enden. Im Jahre 1577 konnte sich Kapitän Francis Drake durch die gnädige Gewährung eines Patents von seiner Königin und mit der Hilfe verschiedener wagemutiger Freunde mit 5 Schiffen ausrüsten. Als da waren die Pelican, das Flaggschiff von 100 Tonnen, Generalkapitän Francis Drake. Die Elizabeth, zweites Flaggschiff, 80 Tonnen. Kapitän John Winter. Die Marigold, eine Barke von 30 Tonnen. Kapitän John Thomas. Die Swan, Vorratsschiff, 50 Tonnen. Kapitän John Chester. Die Christopher, eine Pinasse, 15 Tonnen. Kapitän Thomas Moon. Drake selbst nimmt sich einen aus 8 Personen bestehenden persönlichen Stab mit. Dazu gehören sein privater Sekretär, der Vikar Francis Fletcher, sein Cousin John, 4 Musiker, ein eigener Koch und Diego, ein Cimarron, den er von seiner letzten großen Kaperfahrt in die Karibik mit nach England genommen hatte und dem er sehr vertraut. 164 taugliche Männer, 5 vortreffliche Schiffe und ein anständiger Plan. Nun werden wir sehen, was die Spanier aufzubieten haben. Setzt die Segel! Kurs auf Südwest! So begann unsere Reise am 15. November des Jahres 1577. Offiziell heißt es, die Flotte breche zu einer Expedition auf, um einen sicheren Weg durch die Magellanstraße, die gefährliche Seestraße am südlichsten Zipfel Südamerikas, zu finden. Eine ganz und gar friedliche Mission also. Natürlich gibt es Gerüchte und Gerede, doch bis die Schiffe auf hoher See sind, weiß so gut wie niemand in der Mannschaft, was der wahre Zweck der Reise ist. Beute machen, zumindest wenn es nach Drake geht. Und auf See ist er der absolute Herrscher über seine Leute. Jeder, der seine Befehle missachtet, begibt sich in Lebensgefahr. Auch die Handvoll Gentleman Adventures, adlige Abenteurer, die Drake begleiten. Sie sind Freunde und Verwandte der Investoren, die Drakes Fahrt finanziert haben und schlafen anders als die einfachen Matrosen und Handwerker in verhältnismäßig bequemen Betten und eigenen Kajüten im Heck. Von der Seefahrt versteht kaum einer der Gentlemen etwas. Sie wollen einfach nur eine gute Zeit haben und was erleben. Ein bisschen Nervenkitzel. Ein bisschen rumkommen. Das werden sie. Und zwar weit mehr, als ihnen lieb ist. Nun, Mr. Drake, jetzt, wo wir auf See sind, könntet ihr das Geheimnis lüften, findet ihr nicht? Welches Geheimnis, Lord Doughty? Nun kommt schon. Ihr wollt doch nicht nur ein paar Handelsrouten erschließen. Nicht ihr, Mr. Drake. Also, wo schlagen wir zu? Wo heizen wir den Spaniern ein? Das Munitionslager ist randvoll, wie ich gesehen habe. Achtet auf eure Zunge, Mann. Ein Wort zur Mannschaft und ich setze euch samt eurem verweichlichten Anhang in einem Beiboot aus. Dann könnt ihr mit euren zarten Mädchenhänden zurück nach England rudern. Und auch wenn ihr das unzweifelhafte Glück einer edlen Geburt hattet, habt ihr auf diesem Schiff und allen anderen Schiffen meiner Flotte zu gehorchen. Hab ich mich klar ausgedrückt? Werter Freund, er hat nur einen Scherz gemacht. Seht ihr irgendjemanden lachen? Nun, nein, Mr. Drake. General Drake! So werdet ihr mich alle ab sofort anreden. Und nun wird es Zeit für die edlen Herren, meine Kabine zu verlassen und zu Bett zu gehen. Drake spürt schnell, dass die mitreisenden Edelleute, unter ihnen Thomas Doughty, ein junger, weltgewandter Höfling mit hervorragenden Manieren und in den höchsten Kreisen Englands zu Hause, ihn nicht ganz ernst nehmen. Schließlich ist er kein Adliger, sondern nur der Sohn eines Predigers aus ärmsten Verhältnissen, ein Emporkömmling. Doch schon bald werden sie Drakes Unberechenbarkeit fürchten und das Verhältnis zwischen dem Kapitän und den Gentlemen wird sich während der langen Reise zunehmend verschlechtern, ja geradezu eskalieren. Doch zunächst verläuft die Reise einigermaßen friedlich. Als erstes steuert die Flotte die westafrikanische Küste an. Land in Sicht! Das erste Land, das wir am 25. Dezember, am Morgen des Weihnachtstages, sichteten, war Kap Kantin in der Berberei. Dort ist ein schöner weißer Sandstrand. Das Inland ist sehr hoch und gebirgig und liegt auf 32 Grad 30 Minuten nördlicher Breite. Den Karten zufolge müsste die Insel Mogador nur wenige Meilen südwärts von hier liegen. Dort werden wir Wasser und Vorräte suchen. Dieses Mogador steht unter der Herrschaft des Königs von Fes und der ist kein Freund der Portugiesen und Spanier. Wir segelten nahe der Löwenstadt vorbei, die einst sehr berühmt war und von Kaufleuten vieler Reiche häufig besucht wurde. Wir ankerten etwa eine Meile vor der Küste und machten uns ins Werk. Als wir feststellten, dass der natürliche Hafen dort sicher war, blieben wir bis zum Ende des Monats dort. General Drake! Doch schon bald wird die Anwesenheit der Flotte von den Einwohnern des fremden Landes bemerkt. Sir, Eingeborene nähern sich dem Ufer. Sie winken und geben Zeichen, dass sie mit uns sprechen wollen. Was sollen wir tun? Schickt ein Boot und bringt sie an Bord. Aye, Sir. Unser Kapitän sandte ihnen ein Boot, das zwei der Anführer der Mohren aufnahm. Die beiden, die an Bord kamen, wurden auf das Höflichste mit einem schmackhaften Festessen bewirtet und erhielten Geschenke. So konnten sie erkennen, dass wir mit friedlichen Absichten hier waren. Doch die beiden fremdländischen Besucher haben weniger friedliche Absichten. Schon am nächsten Tag, als Drake ein Boot zum Ufer sendet, um einige Waren mit den Fremden zu tauschen, gerät einer seiner Männer, John Fry, in Gefangenschaft und wird verschleppt. Die Afrikaner hatten während der Nacht einen Hinterhalt gelegt. Was macht ihr? Helft mir! Na los, helft mir! Zurück! Zurück! Es sind zu viele! Die Ursache dieses Gewaltaktes war der Wunsch des Königs von Fes, herauszufinden, was für eine Flotte die unsere sei. Ob sie unter dem Befehl des Königs von Portugal stand, der sein Feind war. Unser Kapitän war außer sich vor Zorn und schickte einen starken Trupp an Land, um unseren Mann zurückzuholen. Ich will, dass ihr jeden Stein in dieser gottverlassenen Wüstenei umdreht, bis wir John Fry finden. Doch solange die Männer auch suchen, John Fry bleibt verschwunden. Auch sonst finden sie keine Menschenseele, nichts als leere Ödnis und eine alte und längst zerstörte portugiesische Festung. Schließlich gibt Drake den Befehl zum Rückzug, da sie sich schon zu weit von der Flotte entfernt haben und er nicht noch mehr Leben aufs Spiel setzen will, was seine eigentliche Mission gefährden würde. Schweren Herzens lässt der Kapitän den Anker lichten. Am 31. Dezember stießen wir wieder in See, mit Kurs auf Cap Blanco. John Fry, der in der Zwischenzeit vor den König von Fes gebracht worden war und dort versichert hatte, dass wir keine Portugiesen, sondern Engländer waren, hatte man mit einem Geschenk für unseren Kapitän zu unserem Ankerplatz zurückgeschickt. Doch mit großer Betrübnis musste er feststellen, dass wir fort waren. Er konnte jedoch nicht lange darauf durch die Gnade des Königs auf einem englischen Handelsschiff heimkehren. Damit ist John Fry vielleicht einem viel schlimmeren Schicksal entronnen, denn die meisten der 164 Männer, die an der großen Fahrt teilnehmen, werden sie nicht überleben. Auch nicht der junge Lord Doughty, der sich redlich um die Kunst und Freundschaft des Generals bemüht. Er stirbt jedoch nicht am Gelbfieber, dem Skorbut oder in einem Sturm. Er wird hingerichtet. Auf den Befehl von Francis Drake in einem hässlichen und höchstwahrscheinlich auch ungesetzlichen Schauprozess. Während der langen Fahrt über den Atlantik und entlang der Küste des heutigen Brasiliens kommt es immer wieder zu Auseinandersetzungen zwischen den Edelleuten und Teilen der einfachen Mannschaft. Drake beschließt, vielleicht aus Furcht vor einer Meuterei, ein Exempel zu statuieren und lässt dem jungen Adligen, dem er unterstellt, ein Aufrührer zu sein, an einem gottverlassenen Ort den Kopf abschlagen. Seht, dies ist das Ende von Verrätern. Jeder von euch, der auch nur den achten Teil von dem begeht, was dieser Gentleman begangen hat, wird des Todes sein. Hegt noch irgendjemand einen Zweifel an der Rechtmäßigkeit meines Kommandos? Nachdem Doughty beerdigt war, hielt der Kapitän eine versöhnlichere Ansprache, um den Männern wieder Mut zu geben. Es ist so, meine Herren, dass wir sehr weit von unserem Lande entfernt sind. Wir sind von allen Seiten von unseren Feinden umgeben. Deshalb hat jeder einzelne Mann große Bedeutung für uns. Denn wir können keinen neuen bekommen, selbst wenn wir 1000 Pfund für ihn böten. Deshalb müssen wir diese Unstimmigkeiten und diese Zwietracht, die zwischen uns entstanden sind, überwinden. Ich muss dafür sorgen, dass der Herr mit dem Matrosen und der Matrose mit dem Herrn an einem Strang zieht. Besonders diese tragische Episode zeigt den heute als Helden verehrten Francis Drake in einem anderen Licht. Er mag ein großer Seefahrer und Anführer gewesen sein, doch er war auch rachsüchtig und jähzornig. Bald fürchten ihn die Männer mehr, als sie ihn respektieren. Doch ein Ziel hat er mit dieser drastischen Maßnahme erreicht. Auf keinem seiner Schiffe kommt es je zu einer Meuterei. Feuert einen Salut zu Ehren Ihrer Majestät, der Königin von England. Am 20. August des Jahres 1578, mehr als ein halbes Jahr nach ihrem Aufbruch aus Plymouth, erreicht die Flotte den südlichsten Rand Südamerikas. Nun, Männer, wir sind die ersten Engländer, die jemals diesen Ort mit eigenen Augen sehen. Dankt dem Herrn für diese Gnade. Noch lange nach eurem Tod wird man sich eurer Namen erinnern. An die meisten der Männer wird sich später kaum jemand erinnern. Doch Drakes Name wird mit der Durchquerung der gefürchteten Magellanstraße in die Geschichtsbücher eingehen. Der erste englische Kapitän, der Kap Horn, die Südspitze Südamerikas umrundet. Mit seinem Schiff, der Pelican, die er nun in Golden Hind umbenennt. Er braucht nur gute 2 Wochen für die Umrundung des Kaps, was angesichts der unberechenbaren See und heftigen Winde an ein Wunder grenzt. Er selbst nennt das Kap Elisabetha, zu Ehren seiner Königin. Dort auf den zahllosen Inseln treffen sie auch vereinzelt Menschen. Ureinwohner, die von der Jagd und dem wenigen Leben, was das karge Land hergibt, und den Engländern ohne Feindseligkeit begegnen. Die Eingeborenen sind von mittlerem Wuchse, aber gut gebaut. Sie haben einen kräftigen Körper und starke Glieder. Sie haben viel Freude daran, ihre Gesichter anzumalen. Sie leben in kleinen Häusern, die sie auf Pfähle setzen und mit Tierfellen bedecken. Im Hause haben sie Feuer, Wasser und die Fleischsorten, die für sie greifbar sind, wie Robben, Fische, Muscheln und dergleichen. Das Land auf beiden Seiten der Wasserstraße ist sehr hoch und gebirgig. Im Norden und Westen der Durchfahrt liegt der amerikanische Kontinent. Im Süden und Osten nichts als Inseln, zwischen denen es unzählige Durchfahrten zum Pazifik gibt. Doch schon bald muss Drake feststellen, dass die Karten, die er mit sich führt, nicht stimmen und der amerikanische Kontinent sich nicht weiter nach Westen erstreckt, sondern geradewegs nach Norden. Nur seinem Instinkt und seinem großen Geschick als Navigator ist es wohl zu verdanken, dass die Flotte nicht in den endlosen Weiten des südlichen Pazifik verloren geht. Doch worauf er keinen Einfluss hat, ist das Wetter. Und das ist hier am südlichen Ende der bekannten Welt ein tödlicher Feind. Die Eiseskälte lässt viele der Männer krank werden. Wir nehmen Kurs nach Norden, in wärmere Gefilde. Am 7. September, dem 2. Tage nach unserer Einfahrt in den Pazifik, schien Gott sich durch einen schrecklichen Sturm gegen uns zu stellen. Der Sturm war von solch einer Wildheit, dass es uns schien, als wolle der Allmächtige uns und unsere Schiffe in den endlosen Tiefen der wütenden See begraben. Der Sturm will nicht enden und der Himmel ist pechschwarz wie in finsterster Nacht. Berichten der Seeleute zufolge, die viele Jahre später aufgeschrieben wurden, hielt diese Finsternis ganze 52 Tage an. Am 30. September verliert die Marigold den Kontakt zur Flotte und verschwindet. Wahrscheinlich kentert sie und versinkt in den tosenden Fluten. Jedenfalls hört nie wieder jemand etwas von ihrem Kapitän John Thomas und seiner 28-köpfigen Mannschaft. Wir können sie nicht mehr sehen, General! Sie ist verschwunden! Die Dunkelheit hat sie verschluckt! Gott erbarme sich ihrer Seelen! Bis zum 7. Oktober konnten wir nirgendwo Land erreichen. Wir wurden von den heftigen Winden bis zum 57. Breitengrad abgetrieben. Und dann wurde uns ein weiterer, vernichtender Schlag versetzt. Durch die Gewalt und Wut des Sturms verlor unser Flaggschiff nicht nur einen Anker, sondern unsere Flotte verlor auch das zweite Flaggschiff, die Elizabeth. In weniger als einem Monat hat Drakes Expedition zwei Schiffe und fast die Hälfte ihrer Männer eingebüßt. Mit viel Glück gelingt es dem Kapitän der Elizabeth, zurück durch die Magellanstraße in den Atlantik zu segeln und auf demselben Weg, auf dem sie hergekommen ist, nach England zurückzusegeln, wo sie am 2. Juli 1579 eintrifft. Bald spricht man auf Englands Straßen darüber, dass Francis Drake wohl ums Leben gekommen und das Unternehmen gescheitert sei. Doch Drake überlebt und wird bald schon an der Westküste Südamerikas aufkreuzen, wo er endlich seiner Lieblingsbeschäftigung nachgehen kann: Schiffe kapern und Häfen plündern. Feuert eine Salve vor den Bug, damit sie sehen, dass wir es ernst meinen. Und macht euch bereit zum Entern! Am 1. März 1579 kapert Drake zwischen Cajao und Panama ein riesiges spanisches Schatzschiff, die Galeone Nuestra Señora de la Concepción, und erbeutet dabei ein gewaltiges Vermögen. Über 400.000 Pesos, was heute grob geschätzt mindestens 30 Millionen Euro, wahrscheinlich sogar viel mehr wären. Insgesamt kommen bei seiner Kaperfahrt an der Westküste Südamerikas geschätzte 1,5 Millionen Pesos zusammen. Eine unvorstellbare Summe, ein Vielfaches der jährlichen Steuereinnahmen der englischen Krone und ein empfindlicher Verlust für die Staatskasse Spaniens. Es gelang ihm dort in den Einflussbereich der Spanier einzubrechen, allein schon aufgrund der Überraschung, dass niemand damit rechnete, dass ein nicht spanisches Schiff dort unterwegs sein könnte. So dass es ihm also gelang, mehrere spanische Schiffe aufzubringen, dabei auch wirklich eine Riesenbeute zu machen. Und er entschloss sich dann nicht erneut, um Kap Horn zurückzufahren, sondern durch den Pazifik und um das Kap der Guten Hoffnung nach England zurückzufahren. Als wir genug geplündert und den Spaniern ihre Verwundbarkeit zur Genüge aufgezeigt hatten, beschloss unser Generalkapitän, dass es an der Zeit sei, zurück nach Hause zu segeln. Doch der Weg nach Süden war versperrt. Die Spanier hatten längst ihre Kräfte zusammengezogen und der Weg durch die Magellanstraße barg zu viele Gefahren. Es bleibt uns nur ein Weg zurück in unser geliebtes England. Wir müssen nach Norden segeln und eine andere Wasserstraße in den Atlantik finden. Ich werde den Spaniern nicht die Freude bereiten und all unsere frisch erworbenen Güter wieder abgeben. Drakes verbliebene Schiffe nehmen Kurs nach Norden, immer entlang der amerikanischen Küste. Die schiffbare Verbindung zwischen Pazifik und Atlantik, die er sucht, ist die Straße von Añan, im 16. Jahrhundert der spanische Name für die Nordwestpassage. Nach dem Stand der Wissenschaft zu jener Zeit glaubte man, dass Nordamerika kein Kontinent, sondern nur ein gewaltiger Archipel, also eine Inselgruppe war. Das hauptsächliche Ziel unseres Kapitäns war die Entdeckung einer möglichen Durchfahrt vom Pazifik in unseren Ozean, in den nördlichen Teilen Amerikas. Eine Durchfahrt, die einmal entdeckt und als schiffbar erkannt, nicht nur unserem Land einen guten und hervorragenden Dienst leisten, sondern uns auch eine kürzere Heimfahrt ermöglichen würde. Andernfalls bleibt uns nichts anderes übrig, als den stillen Ozean zu überqueren. Doch zunächst muss er die Golden Hind instand setzen lassen. Durch die zahllosen Kämpfe, Stürme und den ganz normalen alltäglichen Verschleiß während der vergangenen Monate hat sie arg gelitten. In einer Bucht, wahrscheinlich im heutigen Kalifornien nahe San Francisco, geht Drake vor Anker, um die Arbeiten durchführen zu lassen. Er nimmt das umliegende Land im Namen der Königin Elizabeth in Besitz und nennt es Nova Albion. Sir, sieht dort! Es nähern sich Wilde, aber sie sehen nicht aus, als wollten sie uns Schaden zufügen. Dort treffen die Männer auf einen Indianerstamm, der ihnen nicht feindlich, sondern vielmehr mit großem Respekt begegnet. Bald wird Drake wie eine Gottheit verehrt und mit unzähligen Geschenken und Lebensmitteln überhäuft. Dennoch bleibt er den Ureinwohnern gegenüber misstrauisch. Mehr als einmal hat er Männer im Kampf mit den Stämmen entlang der gesamten amerikanischen Westküste verloren. Und jeder noch lebende Mann ist wichtig. Doch die Indianer bleiben freundlich und verabschieden Drakes Mannschaft mit großer Herzlichkeit. Heute gehen einige Forscher davon aus, dass es sich bei dem Stamm um die Miwok gehandelt haben könnte und dass sie die Engländer für zurückgekehrte Geister Verstorbener hielten. Am 23. Juli nahmen sie traurigen Abschied von uns. Aber da sie unglücklich waren, uns aus den Augen zu verlieren, liefen sie sogleich zu den Bergkuppen hinauf, um uns, solange sie nur konnten, nachzublicken. Sie entzündeten vor und hinter sich große Feuer, in denen sie, so vermuteten wir, Opfergaben zu unseren Ehren verbrannten. Je weiter Drakes Flotte nach Norden vordringt, desto kälter wird es. Bald muss er erkennen, dass die Gerüchte um die Nordwestpassage nicht stimmen können und Nordamerika kein Archipel, sondern eine schier endlose Landmasse, ein Kontinent sein muss. Die Nordwestpassage wird erst viele Jahrhunderte später, 1906, von dem Norweger Roald Amundsen entdeckt werden. Es hat keinen Sinn. Wenn wir noch weiter auf diesem Kurs fahren, werden wir erfrieren. So bleibt uns nur ein Weg. Der über den Pazifik. Und so steuert die Flotte zurück nach Südwesten, geradewegs Richtung Mikronesien. Rund 70 Tage später erreicht sie die Palau-Inseln. Bald kommen die Männer auch hier in Kontakt mit Ureinwohnern, die allerdings weit weniger freundlich als jene in Kalifornien sind. Einmal kommt es fast so weit, dass die Golden Hind, die wegen ihrer schweren Ladung Gold sehr tief im Wasser liegt, von den Mikronesiern geentert wird. Sie werfen Steine und schießen Pfeile. Und nur durch eine Breitseite kann Drake die unheimlichen Angreifer in die Flucht schlagen. Er nennt die naheliegende Insel deshalb Insel der Diebe und verschwindet so schnell es geht, bevor noch mehr Feinde auftauchen. Die Reise führt weiter über die Philippinen in die Molukkensee und zu den sogenannten Gewürzinseln, die von den Portugiesen beansprucht werden. Mit dem Sultan von Ternate schließt Drake ein Handelsabkommen für England und nimmt mehrere Tonnen Gewürznelken an Bord, die in England heiß begehrt sind, obwohl das Schiff schon zum Bersten gefüllt ist. Und dann, als niemand damit rechnet, geschieht das Unglück. Hol den General! Sofort! Am 9. Januar 1580 läuft die Golden Hind vor der Ostküste von Celebes, der heute zu Indonesien gehörenden Insel Sulawesi, auf ein Riff. Wir sind verloren! Lass nichts unversucht! Werft über Bord, was von geringem Wert ist und nicht unbedingt benötigt wird! Egal, was die Männer auch versuchen, die Golden Hind bewegt sich keinen Zentimeter. Es nutzt nichts, wir bekommen sie nicht frei. Wir brauchen bei der Ladung mindestens 13 Fuß Wasser unter dem Rumpf. Doch wir messen nur 7 Fuß. Werf die Gewürze über Bord. Wenn es nicht anders geht, auch einige der Kanonen. Um den Männern Mut zu machen, lässt Drake einen Gottesdienst abhalten, kniet minutenlang reglos auf einem Kissen an Deck und betet zu Gott, dass er sie errette und ihre Fahrt nicht hier, nicht nach all den Strapazen so unrühmlich enden lasse. Und dann, als sie schon mit ihrem Leben abgeschlossen haben, springt ihnen das Schicksal in Gestalt eines aufkommenden Sturmes zur Seite. Niemals zuvor haben sich die hartgesottenen Seeleute so sehr über einen Sturm gefreut wie in diesem Augenblick. Es gefiel Gott, zu Beginn der Tide, als das Wasser seinen tiefsten Stand erreicht hatte, den heftigen Wind schwächer werden zu lassen. Woraufhin unser Schiff seine Stütze auf der einen Seite verlor und über die Seite weg in tiefes Wasser fiel, dadurch den Kiel frei bekam und uns dies zu glücklichen Menschen machte. Setz die Segel! Es geht nach Hause! Nach England! Es geht nach England! Am 26. September des Jahres 1580 erreicht die kleine Flotte endlich wieder England, nachdem sie ganz Afrika umrundet und vorbei an den Kanarischen Inseln und Spanien in den Ärmelkanal gesegelt ist. Im Hafen von Plymouth ahnt noch niemand, zu welchen Schiffen die Segel gehören, die sich dort am Horizont im Dunst abzeichnen. Dass es Francis Drake und seine Männer sind, damit rechnet wohl niemand, da man ihn längst für tot hält. Wir kamen hohen Sinnes und dankbaren Herzens in Plymouth an, dem Ausgangsort unserer Fahrt. Wir waren 2 Jahre, 10 Monate und einige Tage unterwegs gewesen und hatten einen tiefen Einblick in die Wunder des Herrn bekommen. Viele erstaunliche Dinge entdeckt, viele merkwürdige Abenteuer durchstanden und waren vielen Gefahren entgangen bei dieser Umsegelung des Erdballs. Noch bevor die Mannschaft im Hafen an Land geht, will sich Drake bei einigen Fischern erkundigen, ob es der Königin gut geht. Denn während seiner langen Abwesenheit konnte viel geschehen sein. Ja, vielleicht sitzt mittlerweile gar ein katholischer Herrscher auf Englands Thron. Und das wäre ganz und gar nicht gut für ihn. Denn dann könnte es durchaus sein, dass man ihn nicht als Helden feiern, sondern als Piraten hinrichten ließ. Hey da, du! Wie geht es der Königin? Ist sie wohl auf? Aber ja, Sir! Ihre Majestät erfreut sich bester Gesundheit! Wieso fragt ihr? Nun ja, wir waren eine Weile unterwegs. Seid ihr? Ihr seid... Gütiger Gott! Ihr seid es! Man kann sich kaum vorstellen, welche Begeisterung die unerwartete Heimkehr Francis Drakes in England auslöst. Über Nacht wird er zum Nationalhelden. Euer Majestät, Drake ist in Plymouth eingetroffen. Drake? Francis Drake? Eben dieser, Euer Majestät. Ich wusste es. Ich wusste es die ganze Zeit. Bringt ihm Nachricht, er solle sich umgehend hierher nach London begeben. Ich wünsche, ihn zu sehen. Die Königin empfängt Drake und lässt sich von ihm alles, was sich auf der Reise zugetragen hat, genauestens berichten. Das Volk strömt von überall herbei und bejubelt den Spanierfresser. Lieder und Gedichte werden zu seinen Ehren geschrieben und seine Investoren. Ich denke, eure Investition hat sich ausgezahlt, meine Herren. Sie frohlocken, als sie erfahren, dass Drake ihren Einsatz mehr als vervierzigfacht hat. Ein Profit von sage und schreibe 4000%. Drake selbst ist auf dem Höhepunkt seiner Karriere angekommen. Ein Held und Superstar. Der erste Engländer und zweite Kapitän überhaupt, der die Welt umsegelt hat. Somit schlage ich euch zum Ritter. Erhebt euch nun, Sir Francis Drake. Dafür lässt ihn die Königin in den Adelstand erheben und ihn am 4. April des Jahres 1581 an Bord der Golden Hind, die längst wieder auf Vordermann gebracht worden und nun feierlich herausgeputzt ist, zum Ritter schlagen. Nicht sie selbst führt die Zeremonie durch. Das wäre ein diplomatischer Affront gegen den spanischen König gewesen, der Drake am liebsten am Galgen baumeln sehen würde, sondern ein französischer Gesandter, der Marquis de Marchemont. Doch Elizabeth wohnt dem Ritterschlag bei. Es ist unzweifelhaft der größte Moment im Leben Francis Drakes, des Sohn eines bettelarmen Seemanns und Predigers, der durch eigene Kraft und Willensstärke nun zum Edelmann geworden ist. Und zu einem der reichsten Männer Englands. Ein beispielloser Aufstieg in jener Zeit. Noch viele Jahre dient Drake der Königin und immer wieder bricht er zu Kaperfahrten gegen die Spanier auf. Feuer! Mit immer größeren Flotten überfällt er die spanischen und portugiesischen Küsten. Und auch bei der erfolgreichen Abwehr der spanischen Armada, der riesigen Kriegsflotte Spaniens, die 1588 vor England aufkreuzt, spielt er eine wichtige Rolle. Drake war einer der Befehlshaber. Ja, er war eigentlich maßgeblich an der Bekämpfung der Armada beteiligt. Es sind eigentlich immer die gleichen Namen, die da fallen, eben Hawkins, Drake und Frobisher, die eigentlich die Schrittmacher der englischen Seemacht waren und die den Kurs der englischen Marine auch bestimmt haben. Ohne Drake wäre England zumindest nicht in dieser Epoche zu der Seemachtstellung aufgestiegen. Und deswegen war zu dieser Zeit sicher eine Persönlichkeit wie Drake erforderlich. 1589, nach einem missglückten Angriff auf Lissabon, bei dem Drake die Hälfte seiner Flotte, über 11.000 Mann, verliert, sinkt sein Stern und er zieht sich in die Politik zurück, gründet eine Stiftung für kriegsversehrte Seeleute. Er ist müde geworden, sein Bart wird grau und seine Haare fallen aus. Im Jahr 1595 bricht Drake zu einer letzten großen Kaperfahrt auf. Es geht wieder in die Karibik. Mit 27 Schiffen und 2500 Mann will er die Stadt Panama einnehmen. Doch die Mission ist kein großer Erfolg. Die Spanier wehren sich erfolgreich und schließlich muss sich die englische Flotte zurückziehen. Am 28. Januar 1596 stirbt Sir Francis Drake an Bord der Defiance. Nicht im Kampf. Es ist die Ruhr, eine schwere Krankheit, die ihn besiegt. Sein Leichnam wird in einem Bleisarg im Meer versenkt, eine Seebestattung. Einer der größten und umstrittensten englischen Seefahrer aller Zeiten ist nicht mehr. Möge die Gegenwart, diese meine Taten, die bisher verschwiegen worden sind, zumindest in ihrer Rechtmäßigkeit anerkennen. Und mögen diese Taten nicht ganz und gar verloren sein, sowohl was die Reisen selbst zu Wasser und zu Land betrifft, als auch die Verfertigung dieses Berichts. Eine Arbeit, die eurem Diener gleich mühevoll war, jedoch insofern angenehm und erfreulich, als sie zu eurer Majestät Befriedigung geschah, geschieht und geschehen wird. Euch habe ich mich geweiht, meine Königin, im Leben wie im Tode. Auf Wiederhören bei Audible.